Ein glückliches 1888, mein Herr. Es möge dem Reich Wohlstand und Aufschwung bringen. Der junge deutsche Kronprinz scheint ja ein fähiger Mann zu sein. Ist es noch weit? Wir sind schon da, Sir James. Einen Moment, bitte. Oh. Habe ich Ihnen zu viel versprochen, Sir James? Dr. von Winkler? Ganz erstaunlich. Ja, wirklich kolossal. Woher stammt das alles? Aus dem Privatbesitz eines ungarischen Grafen. Niemand ahnte etwas. Er lebte sehr zurückgezogen. Die Familie war offenbar in Ungnade gefallen. Mich interessiert nur ein Gegenstand. Ein einziger. Natürlich, Sir James. Die Güte, der berühmte Sir James Moreau in meinem Museum. Hier hinten haben wir die Foliantensammlung. Das Manuskript, das Sie suchen. Großer Gott! Sehen Sie das an, Hans! Sie werden es seines Preises für würdig befinden. Auf Griechisch, Latein, Passagen auf Arabisch. Es muss eine Übersetzung aus dem Mittelalter sein. Negros. Negros. Sir James. 30 Jahre lang habe ich nach diesem Manuskript gesucht. Die Sammlung kam vor kurzem aus Budapest. Die Familie hieß Batty. Ich wusste, es existiert. Sir James, wir sind rational denkende Wissenschaftler. Das da ist doch nur ein Dokument aus einer versunkenen Epoche. Alchemismus. Aberglauben. Cäsaren und Pharaonen haben dafür ganze Landstriche entvölkert, Hans. Der Pharao soll Ägypten in ein Meer von Blut getaucht haben. So heißt es. Und? Glauben Sie daran? Ich glaube an den Tod. Also, glaube ich daran. Das Ding im Nebel von Bodo Traber. Musik Felix Rösch. Regie Petra Feldhoff. Achtundzwanzig Jahre später. Das deutsche Volk, unerschütterlich im Vertrauen auf seine Stärke, ist unbesiegbar. Wir lassen uns durch Worte nicht beugen. Wir kämpfen den von unseren Feinden gewollten Kampf entschlossen weiter, um zu vollenden, was Deutschlands Zukunft von uns fordert. Wir kämpfen den von unseren Feinden gewollten Kampf entschlossen weiter. Hören Sie mir bloß auf. Mein Sohn ist auch da draußen. Ganze 17. Scheiße. Ich habe nur die Wahrheit geschrieben. Dass wir alle zur Hölle fahren werden, wenn Amerika in diesen Krieg eintritt. Aber sie drucken es nicht. Von oberster Stelle verboten. Der Chefredakteur hat mich angesehen, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das haben Sie mir jetzt schon dreimal erzählt. Ich habe Ihnen so vieles durchgehen lassen, Ritter. Verdammt, wie redet denn der mit mir? Ich habe für diese Zeitung meine Knochen hingehalten, als der Tanz losging vor 2 Jahren, im Sommer 1914. Da unten in Afrika, hier. Sehen Sie das steife Bein? Möchten Sie noch was trinken? Nee? Dann mache ich mal Feierabend. Ist eh nicht mehr los um die Zeit. Bei dir ist auch Kälte. Ja, schon fast 12. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich der Letzte bin. Na gut, dann alles Gute für Sie. Und für Ihren Sohn. Danke. Sagen Sie, gibt's hier einen Droschkenstand in der Nähe? Ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Ja, gleich drüben am Hausvorteilplatz. Straße runter, dann links an Warnhaus vorbei. Verdammter Nebel. An dem Warenhaus. An welchem Warenhaus? Hey, Sie! Hey, was machen Sie denn da? Was machen Sie da mit der Frau? Bleiben Sie stehen! Hey! Verdammt! Hallo? Hilfe! Komm ich jemand hören? Hallo? Aufwachen, verdammt nochmal! Was ist denn da unten los, verdammt? Haben Sie Telefon im Haus? Im Laden? Rufen Sie die Schutzpolizei! Warum? Eine Frau ist getötet worden! Was hat er gesagt? Eine Frau soll getötet worden sein. Nicht zu sehen. Bleiben Sie das haben wir. Dirnenmord, Herr Kommissar. Na, verdammter Dreck. Die Nachbarin konnte das Opfer identifizieren. Eine gewisse Emma Piel wohnt hier, drei Häuser weiter. War offenbar auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Genau. Ist gut, ihr könnt sie wegbringen. Wo ist der Zeuge? Sitzt da drüben auf der Türschwelle. Ist ein bisschen mitgenommen. Ich sehe schon. Kümmern Sie sich um die Leute. Los, deckt sie wieder zu und ladet sie auf. Also Sie haben den Kerl bei dieser Schweinerei überrascht, ja? Was genau haben Sie gesehen? Ein Mann. Er hatte ein Messer. Er hat sich über Sie gebeugt und... Wie hat er ausgesehen? Er trug eine Stoffmaske über dem Gesicht. Und als ich gerufen habe, ist er im Nebel verschwunden. Ich weiß nicht einmal, in welche Richtung. Das ist nicht viel. Ja, tut mir leid, man sieht ja die Hand vor Augen kaum. Kann es sein, dass wir uns kennen? Du bist Ritter, oder? Ja, das ist richtig. Nemhoff. Heinrich Nemhoff. Sind wir nicht zusammen in Moabit aufs Gymnasium gegangen? Nemhoff, natürlich. Sag mal, du warst doch mal so ein Ass im Sport. Und jetzt gehst du am Stock? Eine Tommy-Kugel. Deutsch-Ostafrika, Dezember 14. Ach, du Scheiße. Ey, wieder keine Anhaltspunkte. Moment mal. Das heißt, es gab schon mal so einen Mord? Schon mehrere. Wieso weiß ich davon nichts? Wir hängen es nicht an die große Glocke. Und du vergisst das Ganze besser. Ich bin Reporter. Ich will genau wissen, was hier los ist. Wo lebst du denn? Das käme gar nicht durch die Zensur. Ich war drei Schritte von dem Kerl entfernt. Ich bin dein einziger Zeuge. Also gut. Komm morgen früh in mein Büro. Hauptwache am Alex. Jetzt fahr erst mal nach Hause und schlaf dich aus. Herr Wachtmeister! Herr Kommissar! Besorgen Sie dem Herrn eine Droschke. Und dann will ich, dass ihr von Haus zu Haus und von Wohnung zu Wohnung geht. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Ich will wissen, ob irgendjemand irgendwas gesehen oder gehört hat. Jawohl, Herr Kommissar. Die sechste in vier Monaten. Berliner Zeitung. Deutsche Zeppeline über London. Tommys schlottern vor Angst. Nach Paris, jetzt London. Lesen Sie alles über den Flug der deutschen Bomberverbände. Der nächste, bitte. Mein Sohn, wie alt ist Ihre Tochter? 15 Jahre. Freitag wollte sie zu ihrer Tante und am Sonntag zurück sein. Wie wird sie schon wieder einfinden? Ich sagte, der Nächste. Verzeihung. Zu Kommissar Nemhoffs Büro. Ich werde erwartet. Name? Ritter. Morgen. Willst du auch einen Kaffee? Danke. Hab schon gefrühstückt. Du warst wohl die ganze Nacht hier, hä? Ja, ich schlafe in letzter Zeit oft im Büro. Gib mir mal das Handtuch. Und was gibt's Neues? Ja, ein Scheißdreck. Ein Wurmviertel voller Menschen und gar nichts. Niemand hat etwas gesehen. Du bist tatsächlich unser einziger Zeuge. Sechs Opfer. Sechs Opfer und nicht die geringste Spur. Ich bin auf dem Weg in die Charité, Pathologie. Um 8 ist die Leichenöffnung. Willst du hier warten? Nein, ich komm mit. Hübsches Mädchen. Ja, sehr hübsch. Er ist gestört worden, ja? Wie kommen Sie darauf? Na, der Kopf ist noch dran. Der Kopf? Aber das heißt... Dieses Mal ist er gestört worden. Eine junge Frau um die 20. Offenbare Todesursache, ein Schnitt durch die Kehle mit einer sehr scharfen Klinge. Vermutlich mit einem Skalpell. Ein gerader, senkrechter Schnitt verläuft von unterhalb des Sternums bis zur Vulva. Und es fehlen ein paar Organe, wie immer. Moment. Was heißt wie immer? Wer sind Sie überhaupt? Das ist der Ritter von der Berliner Zeitung. Er ist der Einzige, der den Mörder gesehen hat. Ein Reporter. Ich nehme das auf meine Kappe. Ihre Sache. Sie kennen meine Meinung. Sie meinen, es ist ein Chirurg, ja, ich weiß. Zumindest jemand mit genauer Kenntnis der menschlichen Anatomie. Sie haben meinen Bericht morgen früh auf Ihrem Schreibtisch. Sie finden allein raus? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hoffe nicht zu bald. Um dieser Mädchen willen. Ich weiß, was du denkst. So? Was denke ich denn? London, 1888, die Dirnenmorde von Whitechapel. Jack der Bauchaufschlitzer. Jack the Ripper, ganz genau. Der Fall ist nie geklärt worden. Es gibt die Theorie, dass es der Leibarzt der englischen Königin war. Mehr eine Legende, glaube ich. Ein Versuch, das Unerklärliche zu erklären. Das ist fast 30 Jahre her. Es kann doch nicht sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wir haben sechs Opfer. Allen bisherigen fehlte der Kopf. Und es fehlten verschiedene innere Organe. Er ist jedes Mal sehr systematisch und sehr schnell vorgegangen. Ich zeig dir nachher mal die Tatorte auf dem Stadtplan. Nemov, du musst zusätzliche Mitarbeiter anfordern. Wir müssen die Meldung der letzten 4 bis 6 Monate durchgehen. Welche Meldung? Vermisste Person. Scheiße. Ich fürchte, es sind mehr als 6 Opfer. Viel mehr. Packen Sie die Akten am besten da auf den Schreibtisch. Da kommt noch mehr. Eine Menge mehr. Na, kann ich mir denken. Entschuldigung, darf ich mal vorbei? Ja, bitte. Aber fallen Sie nirgends drüber, junge Frau. Sehr freundlich. Ja, ja. Natürlich. Sind das da die Tatorte, die Sie gerade markieren? Ja, hallo. Ich verstehe sehr gut. Ja, genau. Die roten Nadeln, das sind die Tatorte. Und die blauen, das sind die Orte, wo die Menschen zuletzt gesehen wurden, die im letzten halben Jahr als vermisst gemeldet wurden. Das sind viele. Wir haben gerade erst angefangen, die Protokolle durchzugehen. 20 Mann habe ich angefordert. Und wie viele geben die mir? 4. Mir stehen nicht zur Verfügung. Die Ostfront. Scheiße. Fehlein, gut, dass Sie da sind. Guten Morgen, Herr Kommissar. Ich habe schon alles Nötige veranlasst. Großartig. Und wie viele Beamtinnen haben Sie? Mit mir 3. Der Polizeipräsident glaubt nicht an einen Massenmörder. So etwas gibt es nicht, lasst er mir ausrichten. Das da auf dem Wandplan, das ist doch kein Hirngespinst. Das ist real. Oh, Fienlein, das ist der Herr Ritter von der Berliner Zeitung. Freut mich. Meinerseits. Wie war Ihr Name nochmal? Fienlein. Ritter. Schon klar. Also, der erste Mord fand an der Perleberger Straße statt. Der letzte im Scheunenviertel und dabei ist er überrascht worden. Sein Hauptjagdrevier scheint allerdings hier unten in Schöneberg zu liegen. Zwischen Gleis Dreieck und Friedenau wurden 3 enthauptete Opfer gefunden. Und ein weiteres im Viktoriapark. Genau. Wir versuchen es hier. Zwischen Winterfeldplatz und Bülowbogen. Jeden Abend, wenn es sein muss. Wir beziehen Posten im Café Nollendorf. Fehnlein wird für uns den Lockvogel spielen. Aber das ist kein Spiel. Sie begeben sich da in höchste Gefahr. Ist Ihnen das klar? Ich weiß. Fehnlein ist eine unserer besten Polizistinnen. Und Expertin für Nahkampftechniken. Sie hat ihre Kolleginnen ausgebildet. Sie nehmen es mit jedem Freistilringer auf. Es heißt Jiu-Jitsu. Es ist keine Frage der Kraft, sondern der Körperbeherrschung. Und wo haben Sie so etwas gelernt? In Tokio. Da bin ich geboren. Mein Vater, der war Botschaftsattaché. Aber Sie gehen kein Risiko ein. Sie sollen den Mörder nicht überwältigen, sondern nur Ihre Haut retten, wenn er Sie angreift. Und dann benutzen Sie Ihre Trillerpfeifen. Die ganze Abteilung wird über das Viertel verteilt. Wir werden von allen Seiten angerannt kommen. Verstanden? Verstanden. Und was machen wir, wenn wir von Herren angesprochen werden? Sie geben ihnen einen Korb. Wir nehmen nicht an, dass die Opfer angesprochen wurden. Sie wurden vermutlich hinterrücks überfallen. Er hat ihnen den Mund zugehalten und ihnen die Kehle durchgeschnitten. Der Mann trägt eine Kapuze. Und er bewegt sich eigentümlich, als wäre er missgebildet. Verstehe. Passen Sie auf sich auf. Ich will Ihren hübschen Kopf nicht in einem Einmachglas wiederfinden. Herr Kommissar! Das ist verdammt nochmal mein Ernst. Und bitte sehr, in Schaumwein für die Danke. Dame. Danke. Ist schon der 3. Abend. Ist nicht viel los bei dem Sauwetter. Ist doch kein Wunder, dass sich da nichts tut. Nein, für ihn ist das genau das richtige Wetter. Ja, der Nebel. Genau wie neulich. Limonade. Wir haben auch nur Kamillentee in unsere Biergrün. Noch 2 Stunden, dann machen wir Schluss für heute. Legen Sie Ihren Arm um meine Schulter und flüstern Sie mir was ins Ohr. Dafür erwarte ich eine Beförderung, Herr Kommissar. Noch teurer hast du wohl nicht. Sehe aus wie Krösus oder was? Dann such sie doch eine andere, du alter Knauser. Und nimm deine Wichsgriffe von mir. Hey, Tür zu, junge Frau. Die Frau ist großartig. Ja. Hast du dich jetzt satt gesehen? Entschuldigung. Hier. Das habe ich heute gefunden, als ich nochmal die polizeilich erfassten Todesfälle der letzten Monate durchgegangen bin. Alles Mögliche, von Morden im Ringverein-Milieu bis zu ertrunkenen Kindern. Nichts, das eine Spur in unserem Fall sein könnte. Bis auf das hier. Was ist das? Eine Meldung aus der Direktion des Schlachthofs am Prenzlauer Berg. Vom 8. September letzten Jahres. Demnach wollen ein paar Arbeiter der Abdeckerei beim Beseitigen von Schlachtabfällen darunter Teile eines oder mehrerer menschlicher Körper entdeckt haben. Das konnte aber nicht bestätigt werden. Die Leichenteile, wenn es denn welche waren, lagen schon im Verbrennungsofen. Wir haben heute Abend eine vorläufige Statistik erstellt. Nach Auswertung der Vermisstenmeldung der letzten 6 Monate. Und? Wenn wir nicht falsch liegen und es sieht nicht so aus. Jetzt red schon. 87 Menschen sind verschwunden. Sag das nochmal. Tante. Dritte Nacht in dem Sauwetter. Dafür zahlen sie uns auf jeden Fall zu wenig. Ach, besser als sein Leben als Tipps zu verbringen. Oh, sagst du. Wenn du mich fragst, sagen wir nun Gespenst. Nimm's als Dienst am Vaterland. Ja, von wegen. Wollen die uns nicht mal wählen lassen? Mein Verlobter ist Sozialdemokrat. Der sagt, solange diese schrecklichen alten Männer hier dieses Land regieren... Hey, da ist jemand. Hey! Was habt ihr hier zu suchen? Das ist mein Revier! Soll ich den schönen Eddie holen? Regelst du das? Ich gehe auf meinen Posten zurück. In Ordnung. Also, was ist? Der Kinder Bescheid gesagt? Mir Bescheid gesagt? Wieso? Hier. Polizei? Was soll denn das wieder heißen? Mensch, halt endlich die Schnauze, du Kuh. Du machst doch alles kaputt. Ich erzähl dir eine Geschichte, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Jack the Ripper? Nein. Gilles de Rais. Nie gehört. Der Marschall von Frankreich. Das war 1440. Er hatte eine Gruppe von adligen Freunden um sich. Und im Laufe des Jahres zogen sie von Landsitz zu Landsitz. Und überall, wo sie durchkamen, verschwanden die Kinder. Als der Fall aufgedeckt wurde, fand man Schlossbrunnen, unbenutzte Kamine, Zwischenwände, alles, was Stauraum bot, vollgestopft mit Leichen. Ich glaube, ich brauche noch einen Tee. Dasselbe fand um 1610 in Ungarn statt. Elisabeth Báthory soll auf ihrer Burg junge Mädchen zu Tode gefoltert haben. Die Rede ist von über 600 Opfern. Ritter, das war in der Antike oder im Mittelalter. Wir leben im 20. Jahrhundert. Allerdings. Halt! Wer ist da? Oh, hast du mich erschreckt? Du dummes Ding, was machst du denn hier ganz allein? Komm mal her, du bist ja ganz durchgefroren. Die offiziellen Versionen sprechen von perversen Tyrannen, die aus purer Lust oder Wahnsinn Hunderte von Menschen umgebracht haben. Aber es gibt Geheimprotokolle, die etwas anderes vermuten lassen. Das sind Einzelfälle, die Jahrhunderte auseinanderliegen. Und doch ist immer wieder von einem antiken Manuskript die Rede, das aus dem alten Ägypten stammen soll. Es heißt, es enthält eine Unsterblichkeitsformel. Und es soll über die Jahrhunderte durch Europa gewandert sein und immer wieder neue, interessierte Besitzer gefunden haben. Angeblich wurde es 1611 mit Elisabeth Báthory eingemauert. Unsterblichkeitsformel. Du glaubst doch nicht an solchen Unsinn. Wer auch immer hinter all dem steckt, verfolgt irgendeinen kranken Plan. Ja, wenn jemand dahinter steckt. 87 Menschen in 6 Monaten. Und das hier mitten in Berlin. Ritter, das ist doch... Das ist unmöglich. Es kann keinen Zusammenhang geben, selbst wenn diese Zahl stimmt. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es aber auch etwas viel Größeres, als wir ahnen. Psst. Hörst du das? Was? Ruhe mal hier! Das ist Fähnlein. Scheiße. Rindler! Es kommt von der Bülowstraße, Herr Kommissar. Na dann los, machen Sie hin. Ritter, wo bleibst du? Los, los, drücken Sie aufs Gas. Da vorn. Ja, das ist Fähnlein. Die Männer bei ihr gehören zu uns. Die da drüben auch. Brennen die alle hin. Sie deutet nach... Rechts, Herr Kommissar, Richtung Potsdamer Straße. Los, Mann, biegen Sie ab. Der Schatten dort. Da läuft jemand. Er bewegt sich so seltsam. Das ist der Kerl. Jetzt rennt er die Potze hoch. Das ganze Viertel ist abgeriegelt. Den kriegen wir. Verdammt. Was? Die Straße absperren. Sperrt die verdammte Straße ab. Er hat ihn voll erwischt. Ja. Halte die Leute von mir fern! Oh mein Gott! Los, weitergehen, Herrschaften! Hier gibt's nichts zu sehen! Gehen Sie weiter! Was ist denn? Feldhof Zenz! Halten Sie die Leute zurück! Wir waren so nah an ihm dran! Was ist denn? Ritter, was machst du da? Ich will wissen, wie er aussieht. Was war das? Oh, heilige Scheiße! Was ist das? Was ist das für ein Ding? Ein Mensch? Jedenfalls war es mal einer, nehme ich an. Aber diese Deformierungen am ganzen Körper... Das Gesicht. Oh. Was ist denn mit dem Gesicht passiert? Oh Mann, oh Gott. Der Laster muss drüber gerollt sein. Anders ist das nicht zu erklären. Oh. Und das da ist Blut? Natürlich. Schwarzes Blut? Grindler, lassen Sie dieses Ding in die Pathologie schaffen, sofort. Ich will morgen früh eine Sektion. Jawohl, Herr Kommissar. Charlies, fordern Sie einen Leichenwagen an. Fähnlein. Gott sei Dank. Ja, alles noch heile, Herr Kommissar, aber es war wirklich sehr merkwürdig. Wie meinen Sie das? Also er kam von hinten und ich habe ihn mit einem Schulterwurf außer Gefecht gesetzt. Aber sein Körper, seine Arme, das war alles wie Teig. Als hätte er zu weiche Knochen. Hat ihn der Lastwagen... Ja, er ist tot. Keine Chance, seine Identität festzustellen. Ja, vielleicht doch. Hier, das hat er verloren, als ich ihm in den Bauch getreten habe. Das lag im Rindstein. Eine Arzttasche. Es steht auch eine Widmung drin. Für Paul, in Liebe deiner Eltern. Ja, besser als nichts. Feenlein, Sie sind eine Wucht. Ich weiß. Du kümmerst dich um sie. Wer, ich? Rindler! Lassen Sie das hier sicherstellen. Und ich will eine Liste über jeden Gegenstand, der da drin ist. Verstanden. Das war fantastisch, wirklich. Ich bin ganz hin und weg. Ja, ich merke schon. Möchten Sie noch etwas trinken? Etwas Richtiges, meine ich. Was haseln Sie denn da? Das wäre jetzt durchaus angebracht, ja. Die Frage ist, wo wir noch etwas bekommen. Interessante Wohnung. Ja, finden Sie. Mhm. Untypisch für einen Kriminalreporter. So. Es wird gleich warm werden. Haben Sie die Bücher alle gelesen? Die meisten. Und ich bin eigentlich gar kein Kriminalreporter. Mein Fachgebiet ist Politik. Ich berichte über Reichstagssitzungen, schreibe Kommentare und dergleichen. Das war das erste Mal, dass ich auf Mörderjagd war. Kennen Sie viele Kriminalreporter? Ein paar. Warum? Ich wüsste gern, wie ich abschneide, so im Vergleich. Gar nicht so schlimm. Sie mögen ausgestopfte Vögel? Oh, die Monstren da oben, meinen Sie? Nein, nein, um Himmels Willen. Mein Vater war Taxidermist. Ich kann mich einfach nicht von Ihnen trennen. Ach, na dann bin ich ja beruhigt. Darf ich Sie auch mal etwas fragen, Fähnlein? Ich bin ganz Ohr. Haben Sie eigentlich keinen Vornamen? Doch. Hat doch jeder. Sie etwa nicht? Doch. Ich komm ja schon. Ritter? Verdammt, es ist 7 Uhr früh. Sind Sie Ritter? Wer sind Sie? Polizei, ziehen Sie sich was an. Wie bitte? Sie haben eine Verabredung in der Wilhelmstraße. Augenblick mal. Wir haben Anweisungen, Sie hinzubegleiten. Machen Sie uns lieber keine Schwierigkeiten. Halt, halt, halt! Wo wollen Sie denn hin? Na, ins Schlafzimmer, wenn's recht ist. Sie haben doch gesagt, ich soll mich anziehen. In Ordnung. 2 Minuten. Was ist los? Wer ist das? Kollegen von dir. Ich habe die noch nie gesehen. Die haben mich gerade verhaftet. Aber... Leise. Ruf Nemhoff an. Sag ihm, was passiert ist. Und gib mir bitte meine Hose. Nein, geh nicht mit ihm. Du kannst dich weigern. Na, was soll schon passieren? Wir sind in Deutschland. Ich habe Sie lange warten lassen. Jawohl, Herr Innenminister. So. Ritter ist Ihr Name. Sie besitzen aber kein Adelspatent, wie? Nein. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Das war immer die erste Frage bei den Verhören der Inquisition. Haben Sie vor, mich foltern zu lassen? Reden Sie doch keinen Unsinn, junger Mann. Ich habe Sie rufen lassen, um Ihnen ins Gewissen zu reden. Es geht um diese scheußliche Sache da auf der Potsdamer Straße. Ich verstehe. Den Eindruck habe ich beileibe nicht. Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Da bin ich aber dankbar. Dieses Land ist von Terroristen und mit ihnen verbündeten Regierungen in einen furchtbaren Zweifrontenkrieg gezwungen worden, den es nur gewinnen kann, wenn es das Äußerste seiner Ressourcen mobilisiert. Wenn wir diesen Krieg verlieren, wird Deutschland vom Erdboden weggewischt werden. Nichts wird mehr sein, wie es vorher war. Ja, das ist mir bewusst. Unsere Ressourcen, das sind nicht nur Benzin, Gummi, Salpeter, das sind nicht nur Brot, Fleisch und Butter. Unsere Ressourcen, das sind auch gute Laune, Hoffnung und Siegesgewissheit. Auch das sind kriegswichtige Artikel. Ja, mag sein, aber wenn die Öffentlichkeit... Ich habe Ihre Kolumne gelesen, die, in der Sie über den Kriegseintritt Amerikas spekulieren. Den Abdruck habe ich untersagt, wie Sie wissen. Natürlich. Sie irren sich nicht einfach nur in Ihrem politischen Urteil. Sie schaden mit Ihrer verantwortungslosen Gesinnung auch direkt Ihrem Vaterland. Ein Soldat, der nicht an den Sieg glaubt, wird nicht gut kämpfen. Richtig? Und auch ein Soldat, der sich Sorgen um seine Familie in der Heimat machen muss, wird nicht gut kämpfen. Ach, so ist das alles. Ja, ich glaube, langsam verstehen Sie. Das gibt es nicht, dass in der Heimat das Grauen umgeht. Dass Frauen und Kinder verschwinden oder zerstückelt werden. Das Grauen ist dort, draußen, nicht hier drin. Hier ist alles, wofür der Soldat kämpft. Hier ist seine Familie. Und der geht es gut. Hier herrschen Frieden und Ordnung. Dafür sorgt der Staat. Vor allem in der Hauptstadt, in der der Kaiser selbst residiert. Habe ich mich klar ausgedrückt? Vollkommen klar, Herr Innenminister. Deshalb hat es auch nie eine Mordserie gegeben und schon gar keine Massenmorde. Und Vermisste sind vermisst und nicht tot. Die tauchen irgendwann schon wieder auf. Sagen Sie mal, Sie haben in dieser unsäglichen Angelegenheit doch eine enorme Energie an den Tag gelegt. Wie wäre es denn, wenn Sie die zur Abwechslung mal dafür einsetzen würden, etwas für Ihr Vaterland zu tun, anstatt ihm nur zu schaden? Was meinen Sie damit? Warum melden Sie sich nicht an die Front? Da kann ein junger Mann wie Sie noch eine Welt erobern. Und für seinen Kaiser zu fallen, ist nicht das Schlechteste. Lassen Sie sich das von mir gesagt sein. Ich war als Kriegsberichterstatter in Deutsch-Ostafrika und habe mir eine englische Kugel eingefangen. Ich bin leider dienstuntauglich. Zu schade. Na, vielleicht lässt sich da ja etwas deichseln. Die Wache bringt Sie raus. Ritter, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Irgendetwas braut sich hier zusammen, Fähnlein. Irgendetwas Großes, Schreckliches. Du hast Glück, dass sie dich da wieder rausgelassen haben. Kutscher, zum Alex. Kaffee, Weingärtner. Ja, worauf warten Sie? Wohin fahren wir? Wir treffen uns mit Nemov. Er hatte ein ähnliches Gespräch wie du mit dem Polizeipräsidenten. Hat die Obduktion schon stattgefunden? Nein. Na, dann fahren wir lieber gleich in die Charité. Ich möchte dabei sein. Es wird keine Obduktion geben, verdammt. Dieses Ding ist heute Morgen kremiert worden, auf Befehl von oben. Was? Sämtliche Asservate wurden auch vernichtet, auch die Arzttasche. Der Fall ist offiziell abgeschlossen. Aber das können die doch nicht machen. Ach, die können alles machen. Alles, was sie wollen. Wir sind in Deutschland. Sonderausgabe! Sonderausgabe! Offensive erbringt 500 Meter Bodengewinn. Generalstab erwartet glorreichen Sieg bei Verdun. Sogar deinen Wandplan haben sie verbrannt. Ach, sollen sie doch. Ich habe noch alles parat. Ich auch. Die meisten Vermissten stammten aus den Arbeitergegenden. Vor allem junge Leute zwischen 10 und 20 Jahren. Aber dass sie die Leiche beseitigt haben. Psst, nicht so laut. Die Leute schauen schon her. Für die da oben ist der Fall erledigt. Ja. Vielleicht noch nicht. Es stand eine Widmung in der Arzttasche. Wisst ihr noch? Für Paul, in Liebe, deine Eltern. Ich bin heute Nacht die vermissten Fälle nochmal durchgegangen, bevor sie die Akten abgeholt haben. Ich dachte mir, wer so aussieht wie dieses Ding da heute Nacht auf der Straße, der war sicher schon lange nicht mehr bei seinen Eltern zum Sonntagsbraten. Unter den Vermissten gab es doch bestimmt viele, die Paul hießen. Aber nur einen, der Assistenzarzt in der Charité war. Hier. Dr. Paul Lund, geboren 1886 in Breslau, wohnhaft Knesebergstraße 14, Berlin-Charlottenburg. Vermisst gemeldet am 5. Juni 1915. Nemov, du bist ein Genie. Danke, Dr. Watson. Trinken wir den Muckefuck, bevor er kalt wird. Wenn wir nur wüssten, wo er hin wollte. Vielleicht zu einem Automobil, das jetzt immer noch irgendwo auf der Potsdamer Straße steht. Um so viele Menschen zu verschleppen, dann müssen sie doch eine Kutsche oder einen Wagen benutzt haben. Sie? Wie, du meinst, es gibt noch mehr von diesen Dingern? Und die sind da alle noch draußen? So eine hübsche junge Frau und denn so eine Kluft. Ja, ich bin mit dem Motorrad gekommen. Polizistin? Das ist doch kein Beruf für eine Frau. Das hättest du zu meiner Zeit nicht hier gegeben. Also, das ist die Wohnung hier von Paul Lund. Also, ich wisch jede Woche Staub. Mhm. Er hat nicht gekündigt. Die ist das ganze Jahr im Voraus bezahlt. Und wann war er das letzte Mal hier? Im März ist er vorübergehend ausgezogen. Mit einem Koffer und ein paar Holzkisten. Seine persönlichen Sachen hat er fast alle dagelassen. Also, ich dachte, der will verreisen. Aber nach 3 Monaten hat seine Familie aus Breslau nach ihm gefragt. Und das sah auf dem Foto? Ist das seine Freundin? Seine Verlobte, ja. Mhm. Das war ein schönes Paar. Das Ganze hat sie auch sehr mitgenommen. Und diese Kisten, wissen Sie zufällig noch, welcher Spediteur die abgeholt hat? Wie war dein Name? Lund. L-U-N-D. Paul. Nö, haben wir nicht. Hatten wir auch nie. Nach unseren Informationen war er ja Assistenzarzt. Bis März letzten Jahres. Nicht bei uns. Das muss sich um einen Irrtum handeln. Sonst wüsste ich das. Dass Sie keine Akte von ihm haben, heißt ja nicht, dass er nie hier gearbeitet hat. Was wollen Sie damit sagen? Kennen Sie alle Mitarbeiter der Charité persönlich? Das wäre ein bisschen viel verlangt. Wir sind das größte Krankenhaus Europas. Aber wäre der Betreffende je hier tätig gewesen, gäbe es Unterlagen über ihn. Das ist eine ordentlich geführte Abteilung. Aber es kann auch vorkommen, dass meine Akte verloren geht. Nicht in Preußen. Vorsicht, wir sind im Weg. Kriegsversehrte. Der ganze Korridor ist voll. Siehst du den Jungen da? Den ohne Arme und Beine? Der kann älter als 16 sein, oder? Mhm. Weißt du, wie die Kommunisten den Kaiser nennen? Blutwilhelm. Ja, ich hab davon gehört. Jetzt bleibt uns nur noch auf jeder Station nachzufragen, ob sich jemand an Lund erinnert. Toll, das dauert ewig. Und es wird sich bald im ganzen Haus herumgesprochen haben. Warte mal, vielleicht gibt's einen anderen Weg. Weißt du noch, was der Pathologe gesagt hat? Was? Er ist sich sicher, dass es ein Chirurg war. Dr. Lund, ein blonder junger Mann? Ja, ich erinnere mich. Er war nicht lange hier auf der Chirurgie. Wissen Sie, was aus ihm geworden ist? Er war Assistent bei Professor von Winkler. Er ist mit ihm gegangen, als der Professor uns letzten Sommer verlassen hat. Wohin ist der Professor gegangen? Das weiß ich nicht genau. Es war von einem Institut in der Schweiz die Rede, wo er sich ganz seiner Forschung widmen wollte. Was hat er denn geforscht? Es wird viel geredet und ich gebe nichts auf Klatsch. Außerdem habe ich hier eine Station voller Verwundeter, die versorgt werden müssen. Also, wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden... Nein, bitte. Alles, woran Sie sich erinnern können, kann uns helfen. Es ging angeblich um Zellregeneration. Sie nannten es sein Frankenstein-Serum. Und wer ist Sie? Na, die jungen Ärzte. Professor von Winkler war ihr Idol. Er war ein glänzender Chirurg. Tja, ich verlaufe mich hier jedes Mal. Da vorne ist das Hauptportal. Da, der Pförtner will was von dir. Kommissar! Was gibt's denn? Sie sollen sofort Ihre Dienststelle zurückrufen. Es ist dringend. Ich besorge uns so lange eine Droschke. Ritter! Was ist denn? Bist ja ganz aufgeregt. Fehlein hat einen Kutscher gefunden, der für Paul Lund 5 Kisten mit Laborapparaturen transportiert hat. Zu einem Lagerhaus am Prenzlauer Berg. So, nimm du die Lampen, ich nehme das Stemmeisen. Oh, und hier. Entsichern und durchladen. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Was ist das für ein Gestank? Der Schlachthof am Ende der Straße. Der, wo die Leichenteile gefunden wurden. Das kommt nicht vom Schlachthof. Du hast recht. Das ist dieses Lagerhaus. Und jeder, der hier in der Gegend wohnt, wird den Geruch auf den Schlachthof schieben. Also fangen wir an. Oh, Scheiße! Oh, das ist ja nicht auszuhalten. Nach Ihnen, Herr Kommissar. Zu freundlich. Junge Rippe. Kisten. Noch mehr Kisten. Leuchte mal da drüber. Kleidung. Schuhe. Ganze Berge davon. Glaubst du, die haben den Vermissten gehört? Keine Ahnung. Was sind das für Pfützen? Es hat reingeregnet. Da ist ein Loch im Dach. Seltsames Loch. Sieht aus, als wären die Balken nach draußen gebrochen. Und da drüben ist die Kellertreppe. Langsam. Ich gehe vor. Aha. Vorsicht! Danke. Die Stufen sind glitschig. Das ist nicht nur Regenwasser. Es klebt an den Schuhen wie... wie Schleim. Der Gestank wird immer heftiger. Das kommt von hier unten. Ein Gang. Da vorne eine Stahltür. Ach, Scheißding. Was ist denn mit der passiert? Na, mit der Tür. Da, leucht mal hin. Du hast den Angel gebrochen. auch von innen. Wer kann denn eine Stahltür aus den Angeln brechen? Ah, nicht zu sehen da hinten. Alles stattfindet. Hast du das gehört? Klang wie irgendein Tier. So klingt doch kein Mensch. Alles in Ordnung bei dir? Ich weiß nicht. Ich habe erwartet, dass wir hier einen Berg gleich finden, aber das... Was wir auch finden werden, das wird wissenschaftlich erklärbar sein. Na, wenn das kein Trost ist. Gehen wir weiter. Vorsicht, die Tür! Lemhoff, alles in Ordnung? Ja, danke. Oh, mir ist nichts passiert. Na, siehst du den Kasten da? Das scheint der Hauptstromschalter zu sein. Das werde Licht. Schau, hier liegen überall Trümmer und Scherben. Muss ein Labor oder sowas gewesen sein. Aber jemand ist hier anscheinend amok gelaufen. Ja, jemand oder etwas. Was hast du da? Zeitungsausschnitt. Eine Londoner Zeitung. Mit lauter lächelndem Weißkittel. Ich kann kein Englisch, Ritter. Die königliche Gesellschaft lädt den angesehenen Arzt Sir James Moreau und seinen jungen deutschen Assistenten Hans von Winkler zum Vortrag ein. Von Winkler? Das ist doch... Die Zeit wird kommen, zu der wir neue Organe züchten können, sagt Sir James. Dezember 1888. Der Whitechapel-Fall. Glaubst du wirklich das? Was war das? Ich sehe nichts. Ritter, hier ist irgendetwas mit uns in diesem Raum. Da. Da drüben, in der Ecke. Ist das... Eine menschliche Hand. Na endlich, Grindler. Wo waren Sie so lange? Wir haben uns verfranst. Wir haben es nicht gefunden. Lassen Sie absitzen und Gasmasken und Schutzhandschuhe anlegen. Absitzen! Wie viele haben Sie da unten gefunden? Wie viele Tote? Keine Ahnung. Manche scheint noch zu leben. Verzeihung. Ich habe Sie nicht verstanden, Herr Kommissar. Ich habe gesagt, manches scheint noch zu leben. Was? Es ist eine Art Laboratorium. Das heißt, es war mal eins. Und es kriecht Zeug auf dem Boden rum. Was denn für... Teile von Menschen, glaube ich. Hände, Gedärme. Aber das ist doch unmöglich. Was... Lassen Sie alles protokollieren, sicherstellen und abtransportieren. Jedes Präparat, jedes Organ, alle Gliedmaßen, die Sie finden können. Und dann lassen Sie die Pathologen zusammentrommeln, und zwar alle. Die werden heute mal Überstunden schieben. Ja, Herr Kommissar. Und vergessen Sie die ganzen Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen nicht, die im Parterre verstreut liegen. Ich bringe Ritter zu der Kneipe da unten. Der braucht was zu trinken. Geht's wieder? Ging schon besser. Gott, ich hab noch niemanden so kotzen sehen. Ich dachte schon, dein Magen kommt mit raus. Nun lass uns zur Kneipe fahren. Ich will Fähnlein anrufen. Wie ist das zu erklären, was wir gesehen haben? Und was mit Paul Lund passiert ist, diese Veränderung? Hast du das Wort Mutation schon mal gehört? Ich glaube, hat was mit dem Darwinismus zu tun, oder? Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das alles zusammenhängt. Fest steht, dass es eine solche Mordserie in London gab, als Sir James und von Winkler dort zusammengearbeitet haben. An diesem Serum? Für das sie damals schon menschliche Organe brauchten. Wir müssen diesen Professor von Winkler suchen. Keine leichte Aufgabe jetzt mitten im Krieg. Noch eine Molle, ich bitte. Magst du noch was? Ja. Nee? Und dann werde ich mal zahlen. Wir müssen zurück. Max, soll dir mal deinen Deckel zeigen? Nur habt ihr nicht so Sähnchen, nur eins auf dem Heimweg. Gerade jetzt habe ich wirklich nötig auf den Schreck, das kannst du mir glauben. Hier, stimmt so. Danke, schönen Abend noch bei der Saukälte. Wenn du das gesehen hättest. Nun geben Sie ihm schon noch ein Bierchen. Ich danke Ihnen, danke. Gott segne Sie, Herr Geheimrat. Es gibt doch Menschen, die ihr Herz haben. Ist schon gut. Was hat ihn denn so erschreckt? Ach, der erzählt immer solchen Unsinn. Wann war das? Vor ein paar Wochen? Da kommt er rein und schreit, er hat eine nackte Frau mit aufgeschnittenem Rückgrat auf der Straße kriechen sehen. Hab ich wohl gesehen. Und Hilfe, sie flüstert. Hilfe. Ja, wir sind sogar raus und haben nachgesehen, ja. Aber da war natürlich nix. Und was haben Sie heute gesehen? Einen großen, roten Königsberger Klops. Hab ich gesehen. Einen großen, roten Königsberger Klops mit 10 Beinen. Kann man hier krochen aus dem Loch im Dach. Moment mal. In welchem Dach? Ein Lagerhausdach. Habe ich gesessen im Gebüsch. Es hat mich nicht gesehen. Wie groß war das Ding? Oh, groß. Groß. Hast du das gesehen? Was? Da ist doch gerade ein Lastwagen vorbeigefahren. Ja. Einer von unseren. Na und? Die Charité liegt in der anderen Richtung. Wohin geht dieser Transport? Krematorium Wedding. Wer hat das angeordnet? Kriminalassistent Grindler, Herr Kommissar. Das gibt's doch nicht. Die kremieren alles. Das ist doch... Grindler! Herr Kommissar? Was hat das zu bedeuten? Wer gibt Ihnen das Recht? Anordnung des Polizeipräsidenten. Ich habe selbst mit ihm telefoniert. Wissen Sie, was er gesagt hat? Lassen Sie die ganze gottverdammte Sauerei vom Erdboden verschwinden. Was hat er gesagt? Wörtlich. Der Herr Polizeipräsident lässt Sie bitten, ihn zurückzurufen. Gleichgültig, wie spät es ist. Sie haben alles vernichtet. Es gibt keine Spur mehr. Vielleicht ist das ja besser so. Es ist noch nicht zu Ende, mein Alles. Du musst uns noch einmal helfen. Nemhoff hat vielleicht morgen schon keine Autorität mehr. Noch gehöre ich zu seiner Abteilung. Es ist am unauffälligsten, wenn du mit den Telefonistinnen sprichst. Sag ihnen, sie sollen auf ungewöhnliche Vorkommnisse achten und uns sofort alles melden, was ihnen seltsam erscheint. Aber es muss alles inoffiziell ablaufen, unter Umgehung des Dienstwegs. Was denn für ungewöhnliche Vorkommnisse? Na, seltsame Todesfälle, verschwundene Personen, Löcher in Hauswänden, übler Geruch, Schleimspuren, Meldungen über ein sonderbares Wesen. Du glaubst, was dieser Alte gesehen hat, war echt? Das ist doch verrückt. Ja, sagt Nemhoff auch. Und wonach suchen wir? Was ist das für ein Ding? Ich weiß es nicht genau. Dieses Serum, an dem dieser von Winkler gearbeitet hat. Das Frankenstein-Serum? Ja, sie müssen Selbstversuche durchgeführt haben. Sie haben Menschen zerschnitten und Teile davon am Leben erhalten. Ich meine, vielleicht haben sie bestimmte Organe gebraucht, um ihre eigenen Körper zu erhalten, als diese angefangen haben, sich zu verändern. Ihre Körper haben sich verändert? Du hast doch dieses Ding gesehen, in das sich Paul Lund verwandelt hat. Was war in den Köpfen, die sie gesammelt haben? Die Gehirne. Die Hypophyse. Wir lassen nach dem Professor fahnden. Gleich morgen früh. Er sieht nicht mehr so aus wie vorher, Liebes. Er hat jetzt 10 Beine. Erste Mordkommission, Kommissar Nemhoffs Büro. Ja. Hab ich. Danke. Friedrichshain. Die Leiche eines kleinen Mädchens wurde am Spreeufer gefunden. Noch keine näheren Angaben. Ich wusste es. Und Mitte. Einbruch in einer Fleischerei am Hackischen Markt. Irgendwann heute Nacht. Verwüstung des Ladens. Klebrige Pfützen auf dem Boden. Wie kann es solche Entfernungen zurücklegen, ohne gesehen zu werden? Ja, nachts ist ja kaum jemand unterwegs bei der Kälte. Herr Kommissar. Und was hat er gesagt? Nicht viel. Er hat mir für meine Arbeit gedankt. Nichts über den Fall? Nichts über das Ding? Das Ding. Ritter, ich bitte dich. Vergessen wir das Ganze. Aber das kann doch nicht alles sein. Was machst du denn da? Warum räumst du deinen Schreibtisch aus? Weil ich nach Ostpreußen versetzt bin. Kriminalassistent Grindler übernimmt die Abteilung hier. Oh, dieser Spitzel. Ich fahre morgen früh. Du könntest den Dienst quittieren. Dann werden sie mich einberufen und an die Front schicken. Dann haben wir noch einen Tag. Ritter. Ja, das ist mein Ernst. Es ist da draußen. Wir müssen es finden und es vernichten. Selbst wenn du recht hast. Niemand wird es uns danken. Niemand glaubt an seine Existenz. Es wird sich vermehren. Vielleicht schon bald. Kommissar Nemhoffs Büro? Ja. Ja, ich verstehe. Bleib dran. Danke. Tiergarten, Potsdamer Platz. 2 Gleisarbeiter, die eine Störung beheben sollten, sind aus dem U-Bahn-Tunnel nicht wiedergekommen. Die Tunnel? Deshalb hat es niemand gesehen. Es bewegt sich unterirdisch fort. Wo sind wir? Etwa 200 Meter tief im Tunnel. Meine Herr Reiche, gehen wir zu Fuß weiter. Fehlein, geben Sie mir den Gleisplan. Der Zugverkehr ist wegen der Störung umgeleitet worden. Auf der ganzen Strecke hier ist der Strom ausgefallen. Wir werden unsere Helmlampen und die Fackeln brauchen. Und die hier nehmen wir auch mit. Was ist da drin? Kerosin. Ihr geht links entlang. Ich nehme den rechten und riskiert nichts. Wenn ihr irgendetwas seht, dann feuert ihr. Ja. Viel Glück! Danke. Ebenso. Das zweite Mal in 24 Stunden, dass ich in so ein Loch steige. Auf der Suche nach einer Kreatur aus der Hölle. Was ist? Nichts. Ich bin nur ausgerutscht. Hier sind überall so... Schleimpfützen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da vorne. steht eine Arbeitsdresine. Mit Werkzeug, Acetylenflaschen. Die verschwundenen Arbeiter. Dann müssen die hier irgendwo sein. Na los. Los, ruf Nemhoff. Was ist das? Da an der Wand. Eine Blutspur. Sie führt zu der Nische dort. Oh. Da. Die Arbeiter. Oder was von ihnen übrig ist. Ihre Köpfe. Ihre Köpfe sind aufgebissen. Oh. Was? Was kriegt da zwischen denen rum? Das sieht aus wie riesige Würmer. Das müssen Ableger des Hauptorganismus sein. Du meinst? Die Art vermehrte sich. Und jeder dieser Organismen entwickelt wieder Ableger. Gib mir das Kerosin! Was machen Sie da? Was ist das? Wie ein Gehör aus einem Albtraum, nicht wahr? Ich verbrenne alles! Sie sollen aufhören zu schreien! Sie sollen aufhören! Ja, ist ja schon gut. Ist schon gut, mein Alles. Sie hören gleich auf. Diese Spur! Anscheinend kam es von dort! Aus diesem Tunnel dort! Nein, nein! Warte! Nemhoff! Oh Gott! Oh Gott, Sati! Es ist in der Decke! Es ist in der Decke! Hilf mir, ihn runterzuziehen und mach schon! Verflucht! Das Ding ist ja riesig! Das sind überall! Dann da nicht! Komm nicht von mir! Was ist das für ein Loch? Das ist das Maul! Kreisrund mit dreieckigen Zähnen! Jetzt hilf mir doch, es beißt in den Kopf! Na los, komm! Ich mach dem jetzt ein Ende! Die Dresine! Wir müssen die Dresine anziehen! Los, jetzt fass mir an! Jetzt zieh auf die Flaschen! Die Sauerstoffflaschen! Es ist zu dunkel! Na los! Du sollst auf die verdammten Flaschen schießen! Bitte, wir müssen hier weg! Entdeckung! Es ist alles tot. Es ist vorbei. Und niemand wird je davon erfahren. Schreib es auf. Das würden die nie zulassen. Ritter, ich lass dich nicht weg. Du kannst nichts tun. Sie haben mich eingezogen. Sie schicken mich nach Verdun. Versprich mir, dass du wiederkommst. Ich komme wieder. Versprich es mir. Ich komme wieder. Ritter! Geschichte. Sehr scheußlich. Ja, Herr Minister. Aber es ist alles bereinigt. Lassen Sie die anderen biologischen Waffenlabore künftig direkt der Aufsicht der Reichswehr unterstellen, Grindler. Ich möchte nicht, dass sich so ein Zwischenfall je wiederholt. Ich kümmere mich darum. Diesmal hätten wir sie fast gehabt. Die Wunderwaffe. Ja, fast. Was haben Sie da noch? Ein Manuskript. Aus dem Nachlass von Winklers. Das scheint antik zu sein. Teilweise in Latein. Die anderen Sprachen kenne ich nicht. Morte Vincimus. Wir besiegen den Tod. Von Bodo Traber. Mit Konstantin Lindhorst, Marc Benjamin Puch, Luzi Heinze, Anne Karnis, Alexander Hauf, Wilfried Hochholdinger und vielen anderen. Technische Realisation Jonas Bergler. Musik Felix Rösch. Regieassistenz Stefan Cordes. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Nathalie Challis.